Es wird wieder höchste Zeit, ich schnapp mir Stift und Papier. Und es läuft von ganz allein, das ist selbst kaum Kapier. Wenn du Hip-Hop liebst, es lässt dich nicht los. Ganz egal, was du machst, nicht denken, tu es einfach bloß. Steh zu dir und deiner Meinung, du bist ein Geschichtenerzähler. Fang an, egal ob du eine zwar, das ist ein Fehler. Nein, das war es nicht, nimm nur kein Blatt vom Mund. Lass dich vom Beat mitreißen, siehst du, jetzt läuft's rund. Also schnapp dir das Mic und bring die Männer zum Kochen. Glaub an dich, dann schaffst du wie mit einem Schlag einlochen. Und das Publikum fiebert, sie sind davon infiziert. Das Rap-Virus hat sie eingeholt, du hast es infiltriert. Jetzt lässt es sie nicht mehr los, kein Grund zur Trauer. Also drin, pass auf, es durchbricht die Schallmauer. Das kann auch gar nicht sein, nimmst du mich auf die Schippe? Es verbreitet das ganze Land wie die Schweinegrippe. Nein, das tue ich nicht, komm und du wirst es selber noch sehen. Was dazu hast du keine Lust, gut, lass uns wieder gehen. Wenn du Hip-Hop liebst, mach es wie ich und mach dein Ding. Und es geht eher die Welt unter, als dass ich jetzt sing. Also steig jetzt auf die Bühne, brenn die Männer zum Toben. Zieh es einfach nur durch, scheiß, ob sie dich jetzt loben. Verdiene keinen Cent dabei, trotzdem schnapp ich mir das Mic. Denn ich steh drauf, wie auf den Schuhen von Nike. Will der Beste sein, keine braucht es, sondern nur noch Stern. Du willst mit mir aufnehmen, das hättest du wohl gern. Das kannst du knicken, also geh schnell von der Bühne wieder weg. Denn wenn du rappst, dann hör ich nur ihren scheiß Dreck. Deshalb spalte deine Songs, denn er ist voll jetzt der Fass. Und sei dir eines bewusst, wenn es regnet, wird man nass. Brauchen keinen neuen Studio-Gangster, davon haben wir reichlich. Denken sie wären's doch, in Wahrheit bist du weichlich. Also lieber zu Popstars, du wirst dort schon erwartet. Denn du am Mic, da merkt man schnell, wie alles ausartet. Auf Wiedersehen und viel Glück, danke und auf alles Gute. Was du willst, nicht schau, wie ich das Schiff jetzt flute. Dann gehst du unter, suchst dir wirklich einen Rettungsring. Doch du findest keins, Rap ist nicht dein, sondern mein Ding. Darum liegt deine Karten auf dem Tisch, hast es einfach nicht drauf. Kill ich mit einer einzigen Line, während ich dabei verschnauf. Wenn du Hip-Hop liebst, mach es wie ich und mach dein Ding. Und es geht eher die Welt unter, als dass ich jetzt sing. Also steig jetzt auf die Bühne, brenn die Männer zum Toben. Zieh es einfach nur durch, scheiß, ob sie dich jetzt loben.